und gehorcht Allah und seinem Gesandten und streitet nicht miteinander, sonst würdet ihr den Mut verlieren und eure Kraft würde vergehen, und seid standhaft. Gewiss, Allah ist mit den Standhaften.